einem schnellen Lauf eilt dieser Stimme nach. Sie zeigt den Weg, sie zeigt das Licht, wodurch wir jene Seele an, der einst gewisslich kennen schon.